Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei unserer Monatsschau. Wir sind bei der Folge 121 im November 2022, also ganz schön viele Einsen und Zweien an dem Datum heute. Und hier ist wieder die Monatsschau und wir sind heute zu zweit. Wir sind heute mal Hallo Peter, ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Wir sind irgendwie so ein bisschen geschrumpft. Aber das ist, glaube ich, in unserer Branche ganz normal. Im November haben die Leute echt Stress. Ich merke das selber auch auf Arbeit. Da muss vieles noch fertig werden, bevor das Jahr zu Ende geht. Das Haushaltsjahr müssen noch Rechnungen geschrieben werden in alle Richtungen. Rechnungen entgegengenommen werden und so weiter und so weiter. Projekte müssen quasi in den Winterschlaf gelegt werden, weil im Dezember geht dann quasi nichts mehr ab. Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger. Dieses Jahr sind es nur 2 Wochen, wo im Dezember nichts geht. Aber es gibt natürlich Jahre, da sind es 3 Wochen, wo in der öffentlichen Verwaltung tote Hose ist. Aber wir wollen da ja nicht darüber reden, sondern wir haben wieder die Monatsschau. Und Peter und ich, wir haben mal uns ein bisschen in den letzten Monat umgeschaut und die Themen eingesammelt. Ja, Thorsten, dann fang gleich an, oder? Dann fange ich gleich mal an und es geht los mit der News-Rückschau. Und zwar hat am 10.11.22 hat die 39. Sitzung des IT-Planungsrates stattgefunden. Und da sind wieder einige Themen aufgepoppt und besprochen worden. Es gibt jetzt neuen IT-Standard, und zwar heißt der X-Bezahldienste. Es wurde über die Registermodernisierung gesprochen. Die deutsche Verwaltungscloud-Strategie, wurde die Koordinierungsstelle beschlossen. Der Marktplatz GAF Digital, also bis jetzt alles Themen, die wir alle schon mal im Podcast hatten. Unternehmenskonto gab es was dazu. Einige echt interessante Themen. Es gibt eine PG-EID-Strategie, also eine Projektgruppe. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Ja, echt interessante Themen, sind auch gute Beschlüsse dabei rausgekommen. Ich verlinke das alles wieder in den Shownotes, ihr könnt es mal nachlesen, weil ich glaube, da braucht man eine ganze Sendung zu und vielleicht, wenn ihr den Kanal weiter beobachtet, vielleicht passiert da auch nochmal was. Peter, jetzt bist du dran. Ja, ich hätte ein Thema mitgebracht, nämlich die Personalausweise oder insgesamt die Ausweise. Es geht nicht bloß um Personalausweis, sondern auch um einen Reisepass. Da ist ja ein weit verbreiteter Wunsch, dass man das möglichst ganz online machen kann. Aktueller Stand in Deutschland ist das, dass wir ja quasi 2 Besuche bei der Behörde brauchen. Einmal zur Beantragung und einmal zur Abholung. Und die gute Nachricht ist, dass dieser zweite Termin zur Abholung soll jetzt abgeschafft werden. Das Innenministerium hat die Bundesdruckerei hier beauftragt, einen Lösungsweg zu finden. Und das bedeutet, wir können künftig unsere Ausweise uns per Post zustellen lassen. Und das wird aber noch ein bisschen dauern, weil das ist offensichtlich vom Workflow nicht ganz so einfach. Aber die Nachricht finde ich total begeisternd. Ja, ich kann mir jetzt immer noch nicht so ganz richtig vorstellen, wie das passieren soll. Mit Einschreiben und alles Mögliche. Also, ja. Einschreiben, elektronisch authentifiziert mit dem Personalausweis. Ja, und mit Gesichtskontrolle durch den Briefträger und so weiter, ja. Ich glaube, da muss der Briefträger dann ja die Rolle der ausgebenden Stelle übernehmen. Das wird schon lustig irgendwie. Aber das Thema Ausweise ist ja insgesamt so, also da hat man ja wieder ganz einiges gehört. Also auch die Online-Ausweisfunktion haben wir ja letztes Mal schon angesprochen gehabt, diese Lösung von Digital Service von Bund. Und da gibt's auch wieder Neuigkeiten und das wollte ich bloß erwähnen. Die haben also so eine Stellungnahme auch abgegeben und da haben wir den Link in den Shownotes auch. Und dann gleich nochmal Person, nämlich Der Perso wird deutlich häufiger offensichtlich genutzt, als man ihm es immer wieder nachsagt. Und da hat Heise auch eine News verbreitet. Also das sind so Dinge, wo man auch wir die Links also zur Verfügung stellen und wo man sich dann damit auseinandersetzen kann. Jo, dann mache ich jetzt gleich weiter mit dem nächsten Thema. Und wer jetzt sagt, du bist ja so ein Nerd, der hat vollkommen recht. Ich war mal wieder auf einem Hackathon und zwar auf der Hackathum. Und zwar ist das einer der größten Hackathons Europas von der TU München. Und da waren 1300 angemeldete Hacker und Hackerinnen. De facto waren das alles Studentinnen und Studenten aus der, ja, das stimmt nicht, es waren nicht nur aus der TU München, sondern es sind auch ein paar angereist aus anderen Universitäten. Waren einige ja von den sogenannten Challenge-Gebern, die dann so Aufgaben zur Verfügung stellen, war einiges aus der Wirtschaft da. Aber was ich sehr interessant fand, war auch die Landeshauptstadt München dabei. Mit denen habe ich mich dann ein bisschen eingehender unterhalten und die haben auch echt coole Ideen da gepitcht oder beziehungsweise Aufgaben gepitcht. Und was ich super interessant war, fand, da gab es einen Raum, wo am Ende dann diese Challenges nochmal intensiver vorgestellt wurden. Also nicht nur bei so einem kurzen Pitch auf der Hauptbühne bei der Begrüßung, sondern die haben sie dann alle in diese Räume verzogen und da gab es nur so zweimal eine halbe Stunde Session. Und in den Raum passten so 20, vielleicht 30 Leute rein, 20 sitzend. Und ich habe mich da auch mal so ein bisschen als Mäuschen in die Ecke gesetzt. Und der Raum füllte und füllte und füllte sich. Und am Ende waren es locker 60 Studentinnen und Studenten, die da saßen und gelauscht haben. Und die Landeshauptstadt, also was ich dazu sagen muss, die Challenge-Geber, die losen auch immer einen Preis aus. Ja, und ja, die Industrie, die lassen sich da nicht lumpen und fangen an hier mit Laptops und was ich gehört habe, in den letzten Jahren hat auch einer mal eine Reise in die Karibik und sowas ausgelobt für den Gewinn. Kann natürlich so eine Stadt nicht mithalten. Aber die Landeshauptstadt München hat zum Beispiel eine Führung durch die Kanalisation angeboten. Das ist so mega angekommen bei denen, die da zugehört haben und die da teilnehmen wollten. Ich glaube, das ist mehr wert als so ein Laptop oder ähnliches von der Industrie. Also, die hatten auf jeden Fall Spaß da. Ich hatte auch Spaß. War echt cool zu sehen, was da passiert und wie viele Leute da sind, wie viele echt interessierte Leute. Und ich habe auch so ein bisschen gelauscht am Stand der Landeshauptstadt München, weil da kannte ich ein, zwei Leute, da habe ich mich so ein bisschen daneben gestellt. Und die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die waren schon auch interessant. Und auch zum Thema, wie können wir denn bei der Landeshauptstadt München arbeiten? Was zahlt er denn und wie sieht mein Job da aus? Und das war schon nett und cool zu sehen und ich glaube, da werde ich mich öfter mal sehen lassen. Leider konnte ich nicht am Samstag und Sonntag auch da sein. Also dieser Hackathon ging über 3 Tage. Hatte familiäre Verpflichtungen. Auf jeden Fall war das so ein klassischer Hackathon, wie man es zum Beispiel auch kennt, auch von den CCC-Kongressen. Und die hatten da sogar Schlafmöglichkeiten eingerichtet und Duschen. Und ja, also auch schon alleine die Fakultät, die Informatik und Mathematikfakultät, da ist schon ein cooles Gebäude. Es lohnt sich. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn es irgendwo bei euch in der Nähe einen Hackathon gibt mit interessanten Themen, geht hin. Ja, also ich war ja da auch schon ein paar Mal dabei und also nicht unbedingt aktiv, sondern dass ich halt einfach mal auch anwesend war und da mir das angeschaut habe und so. Und ich muss sagen, die Stimmung, die Atmosphäre, die ist echt toll dort. Und das wird jedes Jahr nochmal wichtiger und größer und ich finde das total begeisternd. Also und das ist halt auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit den Studierenden in Kontakt zu kommen. Und wenn das irgendein Arbeitgeber nicht nutzt, dann muss ich sagen, dann ist er selber schuld. Also das ist also ein Punkt, wo man wirklich mit den Leuten halt während dem Studium schon auch Kontakt aufnehmen kann. Und für die Personalgewinnung ist das halt ein ganz wesentliches Element, auch aus meiner Sicht. Und da kann man wirklich für das Image der öffentlichen Verwaltung was tun. Und der Wolfgang Glock ist ja bei uns immer da derjenige, der das auch mit Leidenschaft immer wieder treibt und ich bin da total begeistert davor. Ja, ist eine tolle Geschichte und wie du sagst, auch das Gebäude ist schön, also das hat eine gute Atmosphäre und da macht es auch Spaß, dort zu sein. Ja, es sind auch ganz, ganz nette und interessante Projekte rausgekommen. Ich verlinke das, die Projektseite und auch zum Hackathon in den Shownotes. Aber Peter, du bist dran. Ja, ich habe ein bisschen ein lustiges Thema. Ein Tweet, den wir auch verlinkt haben oder verlinken in den Shownotes von einem Journalisten war dann ziemlich mit Aufregung verbunden, weil also wörtlich hat er so gesagt, das ist doch eine wirklich wahnsinnige Geldverschwendung in meiner Heimatstadt München. Gibt die grüne IT-Referentin fast 4 Millionen Euro fürs Gendern aus, um alle IT-Systeme umzustellen und 400 IT-Systeme müssen da angepackt werden und so weiter und so fort. Das Ganze geht zurück auf unter anderem eine Meldung der Bild-Zeitung. Das, glaube ich, spricht schon mal relativ für sich, aber das ist dann genutzt worden, um eigentlich wieder ein bisschen so Parteipolitik zu betreiben. Tatsächlich ist aber der Hintergrund, dass es ein Verfassungsgerichtsurteil, das so 6 Jahre alt ist ungefähr, gibt, nachdem auch wirklich Behörden diese verschiedenen Bezeichnungen, also dann auch nicht nur Herr, Frau, sondern auch divers und ohne Angabe mit umsetzen müssen und alles. Und die Stadt München hat das wieder so gemacht, wie man es, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ungeschickterweise macht. Das ist eigentlich ein Wartungs- und Pflegethema. Und das hat man halt die Kosten eigens ausgewiesen auf dieses Projekt. Und hat dann die internen Verrechnungssätze, die an unser IT&M, also an unseren Eigenbetrieb gezahlt werden, die haben die als kassenwirksame Leistungen natürlich dann auch ausgewiesen. Und da kommen dann tatsächlich 4 Millionen zusammen, wenn man das bei den 400 IT-Verfahren, das sind ja 10.000 Euro pro Verfahren, das klingt schon wirklich irgendwie dramatisch. Und da ist natürlich die Presse dann auch drauf aufgesprungen. Da geht es aber um im Prinzip Wartungsprojekte für die nächsten 5 Jahre. Und vielleicht ist es einfach ein bisschen ungeschickt dargestellt worden. Was ich am lustigsten gefunden habe, war das, dass irgendeine Antwort auf Twitter dann auch noch gelautet hat. Also wer glaubt wirklich, dass eine IT-Referentin, auch wenn sie von den Grünen ist, über 4 Millionen entscheidet in so einem Projekt? Das ist halt immer eine Entscheidung eigentlich des Stadtrates und letztendlich eine Umsetzung einer rechtlichen Lage. Und man muss halt einfach umsetzen an der Stelle. Und man hat halt da ganz viele Projekte quasi auf eine Kostenstelle quasi gebucht und damit sind halt dann 4 Millionen zustande gekommen. Also gut aufgebauscht und gut für Parteipolitik genutzt, aber trotzdem sieht man mal, also die Pflege von IT-Verfahren in so einer Großstadtverwaltung, da geht schon eine ganze Menge Geld drauf. Das ist schon auch das, was man so sich vorstellen kann. Wobei man muss auch sagen, wenn man es ein bisschen runterbricht, 10.000 Euro pro Verfahren, das ist echt nicht viel, das sind 10 PT. Ja, wie gesagt, da ist Projektleitung über 5 Jahre dabei und alles Mögliche. Also das ist halt einfach, da hat man gut Kosten zusammengezählt und wie gesagt, diese internen Verrechnungssätze, die kann man auch lang noch streiten. Also. Genau. Okay, ich übernehme weiter und zwar mit einer Art Follow-up zur letzten Monatsschau. Und zwar hatten wir ja da über die Digitalchecks gesprochen. Ich bin auch so übrigens vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viele Hinweise zu den Digitalchecks bekommen und ich hoffe, dass ich auch demnächst mal einen Podcast machen kann zu dem Thema. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, der Bitkom hat ein Positionspapier dazu rausgebracht. Findet die Links in den Shownotes. Schaut es euch an. Da wisst ihr ungefähr, in welche Richtung das geht mit den Digitalchecks, beziehungsweise was sich der Bitkom vorstellt, was so ein Digitalcheck beinhalten soll. Und weil das so ein kurzes Thema war, komme ich gleich zum nächsten Thema und spreche über einen Löwen. Also, und zwar der Herr Carsten Maschmeyer, der ja inzwischen bundesweit bekannt ist aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Ursprünglich hat er mal Versicherungen verkauft. Wie seriös das war, da schweige ich mir jetzt drüber aus. Auf jeden Fall hat der einen Tweet abgesetzt, relativ kurz. Und zwar, Deutschland mit Hashtag muss Spitzenreiter im Bereich Hashtag e-Government werden. erstmal den Hashtag e-Government benutzt fast keiner. Es wird oft, also fast immer der Hashtag e-Gov benutzt, weil e-Government ist einfach zu lang für so einen Tweet. Und das ist natürlich auch wieder so eine Nullaussage. Ja, wir müssen mehr machen, aber Spitzenreiter, das ist natürlich, das werden wir so schnell nicht schaffen, weil da kann auch die FDP nichts dafür tun, meine ich. Und ja, nachdem er die Kinderbücher rausgebracht hat, muss er halt jetzt an einer anderen Stelle brüllen, der Löwe. Genau. Aber machen wir weiter. Es hat natürlich auch wieder die Abteilungsleiterrunde stattgefunden im Rahmen des, ja, eigentlich im Umfeld der letzten IT-Planungsratssitzung. Und die Abteilungsleiterrunde hat die Aktualisierung der EVA-Mindestanforderungen beschlossen. Ich weiß nicht, ob ich mich, ich wollte mich zurückhalten und mich nicht aufregen. Weil es sind wieder Dinge drin, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man machen, aber warum nicht gleich gescheit? Der erste Punkt, der dazugekommen ist, ist verpflichtende Verwendung der standardisierten Bezahldienstschnittstelle. Ja, ist wunderbar, ist richtig, genauso müssen wir das machen. Wir haben jetzt eine Bezahldienstschnittstelle, Haken dran, genauso und am besten auch noch für noch mehr Dienste. Dann Übermittlung von Antragsdaten via FitConnect. Ja, via FitConnect ist genau das Richtige, ist die zentrale Infrastruktur, das ist die Mindestanforderung, darüber muss es gehen. Wenn es noch zusätzlich andere Möglichkeiten gibt, wunderbar. Aufnahme in den GAF-Digital-Marktplatz. Also wer sollen die ganzen Online-Dienste in den GAF-Digital-Marktplatz aufgenommen werden? Auch Haken dran, gehört so. Was auch noch dazugekommen ist, ist, dass die Verwendung von Nutzerkonten verpflichtend ist. Mit der Ausnahme, wenn kein Nutzerkonto da ist, dann muss die ID-Bund verwendet werden. Also verdammt nochmal, warum können wir es nicht gleich richtig machen und sagen, die Verwendung der ID-Bund ist verpflichtend und wenn ein anderes Nutzerkonto da ist, dann kann man auch das andere Nutzerkonto mit anbinden. Warum machen wir hier wieder so einen Eiertanz? Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben hier die Chance, es richtig zu machen und wir machen es wieder falsch und ich kann mir hier nur vorstellen, es ist wieder Landes- oder Parteipolitik, die genau das hier wieder verhindert. Also Leute, ihr wisst warum, ihr wisst, was wir brauchen, ihr wisst, wo die Probleme liegen und ihr löst sie einfach nicht. Es regt mich echt auf und ich muss jetzt aufhören und an Peter weitergeben. Okay, naja, dafür haben wir ein bisschen was zum Schmunzeln. Also unser Bundesfinanzminister hat einerseits einen Podcast, den CL Plus Podcast, und gleichzeitig hat er auch noch Visionen. Und das Ergebnis des Ganzen ist dann das, dass er von einer weitgehend digitalisierten Steuererklärung spricht. Und von der träumt er also jetzt. Und das hat er auch ein bisschen so in seinem Podcast kundgetan, was er sich da so vorstellt. Und jetzt muss ich einfach mal sagen, okay, die Steuererklärung ist eine unserer am weitesten fortgeschrittenen Digitalisierungsleistungen. Da kann man sich sicher drüber unterhalten, wie gut das ist und was man da noch machen kann. Aber da ist viel gemacht worden, das ist etabliert und das ist sicher nicht der Bereich, wo man was grundsätzlich Neues erfinden muss. Was er jetzt sagt, er hätte also gerne die volle Automatik sozusagen drin. Also das eine, was der Staat weiß, muss also alles in dem Formblatt quasi schon eingefüllt werden. Geht übrigens heute schon. Und das Zweite ist das, dass er dann sagt, naja, da brauchen wir jetzt künstliche Intelligenz. Und zwar, ich scanne dann mit meinem Handy die ganzen Belege und lade die hoch. Und die künstliche Intelligenz weiß dann also gleich, wie dieser Beleg steuerlich zu behandeln ist und trägt den gleich in die Steuererklärung für mich ein. Ich finde das total faszinierend, wenn das funktionieren darf. Schlicht und einfach glaube ich nicht dran. Also irgendwie ist das halt einfach so, dass man, glaube ich, seinem Klientel auch mal wieder sagen muss, ich bin ganz neu, ganz modern und außerdem machen wir jetzt Steuererklärung mit KI. Ja, also ich finde es eher zum Schmunzeln, als dass ich das wirklich ernst nehmen würde. Und das heißt aber nicht, dass man an dieser digitalen Steuererklärung, also an der Elster, nicht ganz viel noch tun könnte, aber ja. Also, mehrere Sachen, die unser Bundesfinanzminister wahrscheinlich noch nicht so ganz mitgekriegt hat. Unternehmen machen fast ausschließlich ihre Steuererklärung digital. Belege einscannen. Das muss nur ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz geringer Prozentsatz der Steuerzahler, weil die meisten fallen unter diese Grenze da, unter diesen Mindestbetrag, den man sowieso pauschal absetzen kann, da lohnt es sich gar nicht einzuscannen. Und dann findet ja auch die Verarbeitung der Steuererklärung sowieso schon digital statt. Auch in den Finanzämtern findet die schon digital statt. Teilweise sogar vollautomatisiert, dass noch nicht mal mehr ein Sachbearbeiter drüber schauen muss. Also ich merke das immer bei meiner Steuererklärung. Wenn ich vom Sachbearbeiter nichts höre, dann ist die einfach so durchgegangen. Ab und zu ziehen sie mich raus und machen eine manuelle Prüfung. Da muss man vielleicht mal ein, zwei Sachen nachreichen, was aber letztendlich am Ergebnis bei mir meistens nichts ändert. Aber das funktioniert sowieso schon alles digital. Also wir müssen jetzt was Digitales digitalisieren. Also das ist, also da gibt's, weiß Gott, andere Stellen, wo man das Geld sinnvoller ausgeben kann. Aber dann ist man natürlich nicht als Bundesfinanzminister für zuständig und da kann man sich nicht an die Brust heften, dass man auch digital ist. Das hat ja dann schon die Vorgängerregierung gemacht. Ja, also die Belege muss man im Normalfall sowieso nicht einreichen, sondern erst auf Abforderung. Also, genau. Ja, aber wie gesagt, das klingt halt schick, wenn ich sage, ich fotografiere das alles mit dem Handy ab und die Steuererklärung macht dann die KI. Also, naja. Wenn ich so viele Belege habe zum Abfotografieren, damit ich über diese Freibetragsgrenze komme, dann will ich die mit dem Handy nicht abfotografieren, weil dann ist das nämlich ein ganzer Stapel. Also, das ist eine Quatschidee. Das ist nur, damit man mal wieder in der Presse ist und seine Wähler ein bisschen kitzeln kann. Okay, ich hätte vielleicht eine andere Nachricht noch, ganz frisch, ganz neu. Wir haben einen Cyberangriff auf das EU-Parlament und das, nachdem man sich ein bisschen so russlandkritisch geäußert hat. Wenn man es genauer anschaut, ist es letztendlich nicht ein Cyberangriff, sondern eine DDoS-Attacke. Aber es ist schon interessant, dass wenn man da also irgendwie so ein bisschen Russland als Unterstützer von Terrorismus bezeichnet, das haben die EU-Parlamentarier getan. Und daraufhin hat dann eine russische Hackergruppe gleich mal einen Angriff gestartet und hat sich auch noch ganz offiziell dazu bekannt. Also finde ich schon mal ganz schön interessant, wie es da abgeht im Moment. Ansonsten ist die Meldung noch ganz frisch und ich glaube, man muss da ein bisschen so das die nächsten Tage noch beobachten, wie das weitergeht. Aber ich wollte es einfach erwähnt haben, weil es halt, sage ich mal, für mich schon ein bisschen ein spektakulärer Vorgang ist. Ja, finde ich auch, aber das ist so typisch wie Russland aktuell reagiert, die waren böse zu uns. Aber ich mache mal weiter und zwar nicht mit Russland, sondern mit einer Korrektur bzw. einem Update. Vielleicht kann sich der und die eine oder andere an die Sendung mit Anke Domscheit-Berg erinnern. Das ist die Sendung 118 gewesen, wo es unter anderem, habe ich da erzählt, zum Datenschutzcockpit. Und damals war mein Wissensstand, dass das Datenschutzcockpit nur Daten darstellt oder Transaktionen darstellt, die man selbst ausgelöst hat. Und ich habe jetzt neulich eine aktuelle Architekturskizze gesehen und war sehr, sehr, sehr überrascht, freudig überrascht, weil jetzt soll das Datenschutzcockpit tatsächlich genauso wie in Estland alle Transaktionen abbilden, auch innerbehördliche Transaktionen, die nicht ursprünglich durch mich ausgelöst wurden. Das kann ich dann alles bei mir im Datenschutzcockpit sehen. Also ich kann sehen, wer wann welche Daten von mir angefordert hat oder verarbeitet hat. Und das halte ich für einen großen Fortschritt. Das ist super. Das ist genau die Richtung, wohin es gehen muss. Wie gesagt, das ist eine Skizze, eine Architekturskizze, ist noch nicht fertig. Wir hoffen, dass das am Ende dann auch so funktioniert. Und ich blicke dem freudig entgegen. Ja, also ich bin da auch ganz begeistert, weil das Datenschutzcockpit ist ja quasi sozusagen der Preis oder die Gegenleistung für die Personenkennziffer. Mhm. Und also um die Personenkennziffer dann im Rahmen der Registermodernisierung verwenden zu können, war halt das Zugeständnis, dass man gesagt hat, okay, dafür wird es auch transparent dokumentiert, wo zugegriffen wird. Und da gab es dann durchaus Bedenkenträger und mit so einer offensiven Variante, glaube ich, nimmt man auch den ganzen Bedenkenträgern die Kritik sozusagen oder den Wind aus den Segeln. Also. Genau. Wie öffentlich die Skizze ist, kann ich nicht sagen. Ich veröffentliche sie nicht. weil ich mich da nicht irgendwie strafbar oder in die Nesseln setzen möchte. Ja, vielleicht, also als Hintergrund nochmal, es geht also hier um die Registermodernisierung und der Prototyp wird derzeit ja in Bremen entwickelt. Aber gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema, da ist auch wieder Bremen mit dabei bei Gelegenheit, aber es geht weiter mit der OZG-Leistung des Monats. Und zwar, wir fangen mal an, es gibt jetzt einen Prototyp eines digitalen Führerscheins. Wir können uns alle dunkel erinnern, da gab es doch mal was. Da wurde ein digitaler Führerschein vorgestellt, ich glaube ID-Wallet hieß das. Das hat nicht funktioniert. Aber in Fürth wurde jetzt ein Prototyp vorgestellt, der auch eine Art Wallet-Funktion hat, aber doch ein ganzes Stück anders funktioniert. Und da verlinke ich einen Artikel dazu, kann sich jeder mal anschauen. Und ich hoffe, dass ich zeitnah meine Finger dran kriege, wenn es die ersten Testversionen gibt. Als nächstes, ich hatte Bremen schon angekündigt, eine OZG-Leistung, die wahrscheinlich eine der gefragtesten OZG-Leistungen in Deutschland sein wird. Und zwar können jetzt Bremer Paare finanzielle Hilfen für die Kinderwunschbehandlung ab sofort online stellen. Juhu, schön, dass das geht, aber weiß nicht, wie das skaliert oder wie viele Leute das tatsächlich nutzen möchten. Naja, da werden wir ja die Geburtenrate ordentlich ankurbeln. Genau. Und noch ein so ein wirklich aus dem Leben gegriffenes tägliches Thema, was jetzt als OZG-Leistung fertig ist, ist die Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln. Ja, ist wichtig. Ja, ist hauptsächlich für die Industrie notwendig. Aber ob das jetzt so dramatisch wichtig ist, dass man da das als eine der wichtigsten und Leistungen für den Beginn des OZG, weiß ich auch nicht. Aber schön, dass es gibt. Wie wär's denn mal mit, wir melden uns um digital, wir verbreiten IKFZ3 und IKFZ4 bundesweit. Ich glaube, das ist sinnvoller. Aber ja, das sind nur meine Gedanken. BAföG gibt's ja schon. Aber noch was Schönes, Podcast-Empfehlungen. Die Rubrik ist eine meiner Lieblingsrubriken bei der Monatsschau. Und zwar möchte ich hier heute einen Podcast aus der Schweiz vorstellen, zumindest eine Sendung eines Podcasts aus der Schweiz. Und zwar, das ist die Inside IT, heißt der Podcast. Ich empfehle, den sich anzuhören, aber nicht in mehrfacher Geschwindigkeit, sondern vielleicht eher langsamer, weil die sprechen Schweizerdeutsch und das ist echt schwer zu verstehen, vor allen Dingen mit den ganzen technischen Termini, die da vorkommen. Und zwar möchte ich hier eine Folge empfehlen, die heißt, die EID kommt noch lange nicht. Also man sieht, die Schweizer haben ähnliche Probleme wie wir, allerdings sind wir mit der EID schon ein ganzes Stück weiter. Hintergrund ist der, die Schweizer haben beschlossen, dass die EID eingeführt wird und jetzt geht's halt los. Und die haben festgestellt, dass es halt doch nicht so losgeht und nicht so schnell geht, wie man sich das alles so vorstellt. Tja, wie es halt so in E-Government und IT-Projekten ist. Und dann gehen wir gleich weiter, weil wir hatten heute ja schon das Thema IT-Sicherheit. Und das Thema IT-Sicherheit wird auch demnächst nochmal hier im Podcast eine Rolle spielen. Und da möchte ich zwei Podcasts empfehlen, die ich immer sehr, sehr gerne anhöre dazu. Und einmal den Zero-Day-Podcast. Das sind zwei, ich sage jetzt einfach Nerds. Die werden es nicht böse sein, wenn ich das so sage. Die sich echt gut auskennen. Die arbeiten in der IT-Sicherheitsbranche. Der eine ist, glaube ich, sogar Datenschutzbeauftragter. Und die erzählen sehr, sehr viel, was so passiert. Die haben auch immer so eine Rubrik, wo sie die Sicherheitsvorfälle der letzten Wochen, Monate präsentieren. Da wird einem echt manchmal übel, wenn man hört, wo überall Daten abhanden gekommen sind. Aber der COD-Podcast, eine große Empfehlung. Und was auch noch dazu passt, ist der Podcast Breach FM, der InfoSec-Podcast. Auch hier sitzen zwei Nerds zusammen, die auch aus der IT-Sicherheitsbranche sind und erklären hier einiges zur IT-Sicherheit. Und hier möchte ich aber noch eins anprangern bei den Lieben. Ich hoffe, sie hören mir zu. Es gibt keine Webseite und ziemlich dünne Shownotes. Also hier ist tatsächlich noch, wie sagt man so schön, Room for Improvement. Aber beide Podcasts sehr hörenswert. Einfach mal reinhören. Ich stelle mir bloß die Frage, wann ich das alles anhören soll. Ja, das Problem habe ich auch. Genau. Naja. Und weil ich jetzt schon so viel gequatscht habe, bin ich auch gleich wieder dran. Und zwar geht es um das Thema, ich möchte mal wieder eins meiner Lieblingsthemen hier bearbeiten, weil ich in letzter Zeit immer wieder dazu diskutieren muss. Und zwar geht es um Open Source in der öffentlichen Verwaltung. Immer mehr Ausschreibungen fordern das Thema Open Source. Auch die EVB-IT-Verträge werden um Open Source-Bereiche erweitert, wo man Möglichkeiten hat, hier entsprechend die Verträge abzuschließen. Das gibt es dann auch erste Anwendungen in Open Source schon Verfügung für die öffentliche Verwaltung. Der Staat gründet und finanziert das Zentrum für digitale Souveränität, stattet den Sovereign Tech Fund mit staatlichen Mitteln aus. Und wenn ich mir das so anschaue, handelt der Staat auf der anderen Seite überhaupt nicht logisch. Ich hatte ja vorhin von den neuen EVA-Richtlinien erzählt, da steht überhaupt nichts von Open Source drin, keine Verpflichtung zu Open Source. Also warum? Also der Staat gibt Geld aus für Open Source, für digitale Souveränität und wieder an so einer Stelle, wo ich wieder klare Regeln festlegen kann, da mache ich es einfach nicht. Dazu kommt wieder, was wieder positiv ist, der Staat schafft ein Code-Repository für die öffentliche Verwaltung, stellt es zur Verfügung, da sind auch schon einige Sachen drin, ist noch nicht so viel, los auf der Seite, aber es sind einige Codes schon drin, gibt ein bisschen was aus und auch wieder kein Bekenntnis zu Open Source. Public Money, Public Code ist ziemlich weit weg. Ich weiß nicht, warum da nicht deutlicher drauf eingegangen wird. In letzter Zeit führe ich immer wieder Diskussionen, mit vor allen Dingen auch mit mittelständischen Softwareherstellern, die ihr Geschäftsmodell in Gefahr sehen, wenn der Staat hier Open Source für die öffentliche Verwaltung verordnet. Ich frage mich, warum sehen die hier ihre Geschäftsmodelle in Gefahr? Die benutzen ganz selbstverständlich Open Source Module und Open Source Bibliotheken, um Software zu schreiben, die sie dann proprietär den Kommunen zur Verfügung stellen. Ich unterstelle jetzt mal, dass sie auch regelmäßig hier kontribuieren bei den Open Source Bibliotheken, die sie benutzen und vielleicht auch gelegentlich die Entwickler von Open-Source-Bibliotheken mit einer kleinen finanziellen Unterstützung beglücken. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil Open-Source lebt von Zusammenarbeit und wenn einer eine Idee hat und die Idee dann Open-Source stellt, die anderen davon profitieren lässt, ist es einfach nur fair, dem da auch ein bisschen zu unterstützen und auch auf Fehler aufmerksam zu machen und Fehler vielleicht zu fixen oder neue Features zu fixen, reinzuschreiben und so weiter und so weiter. So funktioniert einfach Open Source. Und jetzt fangen diese Mittelständler an zu schreien und sagen, ja, unsere Geschäftsmodelle sind in Gefahr, wir brauchen hier eine Förderung. Wenn die öffentliche Verwaltung jetzt plötzlich Open Source macht, dann müssen wir hier gefördert werden, weil das kann nicht sein, dass wir hier unser ganzes geistiges Eigentum Open Source stellen. Das ist alles so komplizierte Software, die kann kein anderer bauen und deswegen können wir hier nicht in Open Source gehen. Also ich finde es extrem seltsam und ja, man kann mir unterstellen, dass ich Lobbyismus für Open Source mache. Ja, Open Source ist mein Herzensthema und ich bin jetzt für mein Unternehmen auch tatsächlich in der Open Source Business Alliance und aber ich halte es auch für enorm wichtig und bin ein großer Befürworter von Open Source. Selbst dieser Podcast, den ich persönlich veröffentliche, mit meinem eigenen Geld, ist kostenlos und Open Source in einer CC-Lizenz. Und ich habe ein Geschäftsmodell, das ich trotzdem leben kann, weil wenn ich den Podcast hier monetarisieren würde, könnte ich damit locker meine Miete bezahlen. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich habe noch ein paar Links dazu. Ja, also ich kann mir nur vorstellen, das, was du da so darstellst, diese gespaltene Einstellung zu dem Thema, die ist für mich eigentlich nur erklärbar dadurch, dass vermutlich verschiedene Akteure quasi die eine und die andere Seite vertreten und dass die einer das quasi verstanden haben und dass viele andere in anderen Bereichen die einfach noch nicht so weit sind oder so und dass deshalb das Handeln am Ende nicht als einheitliches Handeln rauskommt, weil einfach da verschiedene Strömungen unterwegs sind und manche halt auch einer geschickten Lobbyarbeit unterliegen, die halt hier andere Interessen hat oder was, oder das einfach nicht verstanden hat. Also. Ja, kann ich nicht so ganz stehen lassen. Zendis kommt vom BMI, Sovereign Tech Fund vom Wirtschaftsministerium, Open Code Repository BMI. Und die EFA-Regeln, wer macht die? Vom BMI gesteuert oder vom BMI unterstützt. Gehört zur OZG. Also, ich sehe hier zwar eine klare Linie, aber trotzdem handelt unser Staat hier schizophren. Naja gut, ich bleibe da schon dabei, dass das unterschiedliche Akteure sind. Im einen Fall glaube ich, dass gerade das, was stark politisch getrieben ist, also auch, so wie du gesagt hast, diese Landtagsentscheidungen und so eine Sachen, da ist man durchaus an dem Punkt, wo man sagt, okay, man will aus der politischen Sicht quasi was bewegen. Und die dort, wo es, sage ich mal, mehr aus dem alltäglichen Handeln, aus der Ministerialbürokratie quasi kommt, dort habe ich nicht so das Gefühl, dass dort schon überall man den neuen Wind erkannt hat. Du bist fertig mit deinen Aufregungen. Ja, ich bin heute irgendwie bin ich heute aufregerisch drauf. Also man möge mir verzeihen. Ja, aber ich glaube, das ist schon gut so. Ich bin auch ein bisschen geprägt heute durch das, was gerade läuft. Ich war heute den ganzen Tag auf einer Veranstaltung. Das Ganze hat sich genannt Netzwerkkonferenz Digitalisierung in bayerischen Kommunen. War eine schicke Location in München und das Ganze ist so ein Modell gewesen, wo es also so Preisgelder auch gegeben hat, also Fördermittel quasi für Bewerbungen und da haben verschiedene Kommunen ihre Projekte gepitcht und das war durchaus interessant. Ich möchte jetzt nicht über die einzelnen Dinge reden, sondern ich möchte so ein bisschen über die Stimmung reden. Im Moment ist es halt so, dass wir in Bayern 2056 Kommunen haben und was da schon ganz deutlich wird, 70% dieser Kommunen sind unter 10.000 Einwohner. Das heißt, wir haben ganz viele relativ kleine Kommunen und was da sehr deutlich worden ist in der Diskussion auf der Konferenz und auch wenn man sich die Projekte angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass durchaus die Erkenntnis jetzt da ist, dass man sich stärker vernetzen muss, dass man stärker zusammenarbeiten muss. Das ist also ganz ein klarer Trend gewesen. Dann ein weiterer Trend ist das, dass E-Government, sagen wir ja immer, hat ja zwei Komponenten sozusagen. Einmal die Verwaltungskomponente und einmal mehr so diese politische, entscheidungsmäßige Transparenz- und Beteiligungskomponente. Und die Beteiligungsformate, die gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vorher hat man es immer so mehr auf die Verwaltungsseite quasi gestürzt. Und jetzt merkt man immer mehr Projekte, wo es also um Beteiligungsformate geht. Und das andere, was ich ein bisschen schade finde, man erzeugt jetzt unter dem Schlagwort Digitalisierung, also es ist alles irgendwie Digitalisierung und man differenziert aus meiner Sicht so diesen Bereich E-Government und den Bereich Smart City nicht mehr so sehr deutlich und wirft da alles durcheinander und diskutiert über alles, was modern ist, quasi in einem Brei. Das finde ich ein bisschen schade. Also für mich war halt immer E-Government so der Bereich, wo der Staat auch wirklich in seinem Heimatbereich quasi unterwegs ist und selbst auch bestimmen kann und die Regeln auch definieren kann. Dagegen der Smart City-Bereich ist so mehr das gewesen, wo man die großen gesellschaftlichen Probleme löst, also Energie, Verkehr, Sicherheit, Bildung und so weiter. Und da ist man ja dann nur einer unter den verschiedenen Akteuren und ist nicht sozusagen in seinem Heimatbereich unterwegs. Und da arbeitet man ja viel mit Sensorik, mit Aktoren, mit Datenplattformen und so weiter. Das wird alles in einen Haufen. Das Trendthema sind natürlich die digitalen Zwillinge und so weiter. Ja, also das ist an der Diskussion jetzt ein bisschen schwierig und was auch deutlich wird, wir haben einen unheimlichen Bedarf an Förderung in den kleinen Kommunen und das ist interessant, also in den kleinen Kommunen, da würde auch so ein Betrag von einmal 10.000 oder 20.000 Euro tatsächlich eine deutliche Wirkung zeigen und Das ist halt schon erschreckend, dass einerseits im Bund also wirklich die ganz großen Beträge rausgeworfen werden, auf Landesebene durchaus noch nennenswerte Beträge verwendet werden und in den Kommunen halt praktisch nichts ankommt. Vielleicht auf ein einziges Projekt möchte ich nur ganz gern eingehen, weil ich das halt ganz lustig gefunden habe. Das ist dieses Projekt Renter Bauhof. Und da wird der Thorsten natürlich gleich wieder begeistert sein, weil da geht's wirklich das, was, also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, das, was die Maschinenringe in der Landwirtschaft waren, das wollen wir da also so ein bisschen unterstützen im Bauhofbereich, also dass sie die verschiedenen Bauhöfe quasi untereinander aushelfen können und ihre Auslastung ihrer Fuhrparks an der Stelle optimieren. Das ist nicht ganz das, was der Thorsten immer sagt, das Ausleihen der Schubkarre am Bauhof für die Bürgerinnen und Bürger, aber die Richtung geht da so weit und ich finde das immer wieder, also diese Bauhofprojekte, die sind offensichtlich immer wieder ganz nett und die haben das halt auch total putzig vorgetragen. Die haben dann also so Spielzeugversionen von Baumaschinen dabei gehabt und haben dann so ein Rollenspiel ein bisschen so gemacht und so und das ist einfach, also da ist das richtige Leben noch irgendwie da. Ja, das war so das heute. Insgesamt, Thorsten hat noch was zu sagen. Ja, ich war ja bei der Veranstaltung auch virtuell dabei. Also da war zumindest der erste Teil, wurde auch gestreamt. Und ich finde auch das Thema Rente Bauhof finde ich super. Vor allem, es ist so naheliegend. Du hast gesagt, die Maschinenringe in der Landwirtschaft. Ja, wo sind denn unsere Kommunen? Die sind genau in diesen ländlichen Regionen, wo es diese Maschinenringe schon seit 100 Jahren gibt. Und man kommt jetzt auf die Idee, dass man sich ja vielleicht mit der Nachbargemeinde auch die Walze teilen kann oder einen Schneeräumendienst oder ähnliches. Also interessant, dass es jetzt erst quasi in das Mindset langsam einsickert, dass man kommunal auch zusammenarbeiten kann. Aber wahrscheinlich sind da auch wieder politische Grenzen dazwischen. Und generell, ich muss sagen, ich liebe Bauhöfe. Bauhöfe haben in den letzten Jahren so viel Innovation erfahren. Bei den Bauhöfen sind inzwischen viele junge Leute, die auch in der Leitung von Bauhöfen sind. Da passiert gerade so wahnsinnig viel, weil die Technik ist da, die Leute sind motiviert. Das sind ja nicht mehr nur die irgendwelche Mülleimer ausleeren oder irgendwelche Bäume absägen. Da passiert inzwischen im Bauhof passiert so viel. Und ich kann nur sagen, guckt euch mal die Bauhöfe an, gerade bei euch um die Ecke, der Bauhof bei uns hier in der Kommune, die sind ziemlich weit vorn, die haben erstmal angefangen Solarkraftwerke zu bauen auf ihrem Dach und die sind mit Liebe dabei, die kaputten Spielplätze zu reparieren, wenn da irgendein Spielgerät kaputt ist und die das abbauen müssen, das bedauern die richtig und schreiben dann noch herzergreifende Zettel hin, diese Wippe ist gerade im Urlaub und es ist super, also wie viele motivierte und wirklich gute Leute in den Bauhöfen inzwischen arbeiten. Das macht richtig Spaß. Ich würde dieses motivierte Leute-Thema vielleicht gleich auch rübertragen in das nächste Thema, weil das eine tolle Überleitung ist. Ich habe auch an einem Treffen teilgenommen, an dem sich die Trainer oder Dozenten der Bayerischen Verwaltungsschule getroffen haben, um das Thema Digitalisierung in der Ausbildung wieder zu diskutieren. Also wir haben seit ungefähr einem Jahr das Thema Digitalisierung in den verschiedenen Ausbildungsgängen in der Verwaltung quasi mit drinnen. Immer noch zu wenig mit entweder 8 Stunden oder 16 Stunden, aber irgendwo muss man anfangen und das ist aus meiner Sicht eine ganz tolle Idee, dass man sich damit mal beschäftigt und wir haben uns dann als Dozent nach einem Jahr, dass das gelaufen ist, quasi getroffen, haben uns da ein bisschen abgestimmt und was ich da auch gemerkt habe, das ist eine wahnsinnig tolle Diskussion gewesen mit, also die Leute, die da als Dozenten unterwegs sind, die verdienen sich da wirklich keine goldene Nase damit, sondern das ist eher, also wirklich Schmerzensgeld an der Stelle, vom Betrag her. Aber die sind engagiert, das ist also ein generationenübergreifender Kreis an Verwaltungsaktivisten, die da in der Ausbildung tätig sind und hier die Leute qualifizieren wollen, mit viel Begeisterung und allem drum und dran. Und wir haben uns da unter anderem getroffen, um halt die Kursunterlagen auf das Bayerische Digitalgesetz anzupassen oder so. Aber mit welchem Herzblut die Leute unterwegs sind, ist echt begeisternd. Und was mich dann natürlich auch gefreut hat, das wird jetzt dann an Thorsten auch gleich freuen, wenn ich es erzähle, da waren tatsächlich ein paar dabei, die den E-Government-Podcast auch gekannt haben. Und die da auch Stammhörer sind und das finde ich total toll. Und interessanterweise auch nochmal zurückgehend auf die Veranstaltung heute da, da waren auch mehrere Leute, die mich auf den E-Government-Podcast angesprochen haben. Also irgendwie scheint auch gerade die Monatsschau etwas zu sein, was durchaus die Leute wieder, sage ich mal, bewegt. Und dann kommt man sozusagen über den Kreis wieder auf das, auf diese Interview- oder Themenschwerpunkte. Und das ergänzt sich aus meiner Sicht sehr gut. Und die Rückmeldungen sind also total putzig teilweise gewesen. Also das hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, Thorsten? Also das freut mich auch wahnsinnig. Und das zeigt mir auch, dass ich mit dem E-Government-Podcast genau auf der richtigen Spur bin. Der E-Government-Podcast ist ja unter einer Creative Commons-Lizenz und damit auch vollkommen als OER geeignet für die Ausbildung. Ich weiß, dass die ein oder andere Bildungsstätte, die haben bei mir direkt angefragt, ob sie es verwenden dürfen. Ja, alle, die den E-Government-Podcast in der Schulung einsetzen wollen, dürfen das. Sie dürfen sogar Teile rausschneiden. Wie gesagt, es ist unter Creative Commons, es ist OER geeignet. Ja, und also wenn wir jetzt bei den Qualifizierungen sozusagen sind, ich habe ja mehrfach schon den IGAV Campus erwähnt gehabt als tolles Lernangebot und ich würde vielleicht auf was anderes nochmal hinweisen. Das ist jetzt nicht zielgerichtet natürlich auf die öffentliche Verwaltung, aber es ist auch ein ganz tolles Bildungsangebot, nämlich über das Hasso-Plattner-Institut und dort das OpenHPI. Da haben wir jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum gehabt und das ist sind quasi MOOCs, Massive Open Online Courses. Und das ist also die Möglichkeit, wirklich hier frei über das Internet auf Ressourcen zuzugreifen, auf Kursmaterialien zuzugreifen, auch mittels Social Media sich zwischen den Lehrenden und den Kursteilnehmern oder unter den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern auszutauschen. Und das ist ein ganz tolles Angebot, da sollte man also durchaus vielleicht einmal auch reinschauen. Es geht aber teilweise sehr intensiv oder sehr tief in die Themen rein. Aus dem aktuellen Kursangebot vielleicht zwei Dinge, die ich erwähnenswert finde. Einmal ein Kurs, der heißt Tatort Internet, den gab es schon mal und da gibt es jetzt eine neue Auflage sozusagen. Und was ich da interessant finde, die experimentieren jetzt gerade, also da geht es um Phishing und um Hacking und so weiter und so fort. Und die experimentieren quasi bei dem Online-Kurs mit einem begleitenden Podcast. Also die haben quasi Unterrichtsmaterialien und um die Leute dann am Laufen zu halten und immer wieder mit aktuellen Dingen zu versorgen, machen die parallel dazu einen Podcast, so dass man also zwischen der Arbeit am Bildschirm und dem Hören quasi auch immer das Ganze ein bisschen so abwechslungsreich machen kann. Und am 7. Dezember, also in ein paar Tagen, startet eine neue Kursreihe, die ist allerdings ziemlich heftig, da geht es um Quantencomputing und da sind Vorkenntnisse in linearer Algebra und Programmiererfahrungen quasi Voraussetzung. Also wie gesagt, da geht's ins Eingemachte und das Hasso-Plattner-Institut hat auch einen, wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, ganz allgemein einen Podcast, der heißt Neuland und da kommt auch, glaube ich, so ungefähr im monatlichen Abstand kommen da immer wieder allgemeine, sagen wir jetzt eher allgemeine IT-Themen, also nicht nur für die öffentliche Verwaltung, aber durchaus sehr spannende Dinge, die wir für unseren alltäglichen Job auch ganz gut verwenden können. Ja, das war so der Bildungsteil. Ja, ich mag das Angebot von HPI. Ich habe mir das ja auch schon mal angeguckt, habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erwähnt. Ich würde da gerne viel, viel mehr machen, aber wo soll ich die Zeit nachher nehmen? Dann gibt es keine Podcasts mehr. Ja, es ist anstrengend, aber das ist wirklich, also das ist hochqualifiziertes Material und da kriegt man echt, also edelste Dinge und das für lau. Also das ist schon echt toll. Ja, ich hätte noch ein anderes Thema mitgebracht. Ja, dann los. Es wird ja immer diskutiert, wie geht's weiter mit dem OCG und jetzt haben sich die Wirtschaftsverbände gemeldet, also der Zentralverband des Deutschen Handwerks, Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Veröffentlicht ist das Ganze vom BDI dann. Und da geht es halt darum, dass Verwaltungsvorgänge den Unternehmen immer noch zu lange dauern, zu bürokratisch sind, zu häufig mit Papierkram verbunden sind. Und jetzt haben die Spitzenverbände sich halt an die Politik gewandt, klar, ganz normales Lobbying, und haben mal ihr Positionspapier quasi vorgelegt und fordern also jetzt ein neues Gesetz für die digitale Verwaltung. Und wir haben also mal die Publikation verlinkt setzen in die Shownotes. Was ganz interessant ist, das hier schon mehrfach behandelte und an verschiedenen Stellen auftauchende Normenkontrollrat Wimmelbild hat es quasi auch in diese Veröffentlichung geschafft. Und dann haben sie so acht Positionen quasi oder Forderungen formuliert. Und ich würde die ganz kurz mal ansprechen, weil das ist immer wieder dasselbe, nämlich unterm Strich. Also einmal fordern sie eine Gesamtstrategie für die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, kann man Haken dahinter machen, selbstverständlich. Dann die Überarbeitung der Governance-Strukturen, machen wir sofort auch einen Haken dahinter. Dann Unternehmen als Power-User in den Mittelpunkt stellen. Klar, auf der einen Seite sehr klar, wenn es von den Wirtschaftsverbänden kommt, dass man das fordert. Auf der anderen Seite, alle sprechen auch von den Unternehmen als Power-User der Verwaltung. Und wir wissen ja, dass Unternehmen mindestens 10-mal so viele Vorgänge haben wie die Bürgerinnen und Bürger. Insofern auch hier jederzeit einen Haken dahinter. Recht auf vollständige digitale Abwicklung. Finde interessant, haben wir in Bayern schon im Gesetz verankert. Ende-zu-Ende-Digitalisierung durch die Registermodernisierung. Genau an dem Thema sind wir dran, wollen wir auch gerne machen. Anpassung rechtlicher Bestimmungen. Und jetzt wird's lustig. Mit dem Ziel, laut den Wirtschaftsverbänden eine niederschwellige Verfahrensabwicklung für die Unternehmen zu realisieren. Und da geht es auch darum, dass also man nicht nur analoge Verfahren 1:1 ins Digitale übersetzt, sondern die Chancen der Digitalisierung auch nutzt. Auch ein Haken dahinter. Basiskomponenten und Standards bundeseinheitlich verbindlich festlegen. Haken dahinter und Evaluierung der EVA-Prozesse selbstverständlich auch notwendig. Also unterm Strich, ja, die sagen genau das, was jeder sagt, aber es ist natürlich gar nicht so schlecht, wenn diese Forderungen einmal aus der Wirtschaft kommen, weil da reagiert ja die Politik drauf. Also so gesehen finde ich das Positionspapier ganz interessant und ich finde da einfach, da wird vieles bestätigt von dem, was wir entweder schon auch fordern oder wo wir auch sagen, okay, so könnte man weiterkommen. Ja, ich finde das Interessante, was wir hier beobachten können, gerade beim Thema OZG. Alle fordern das Gleiche, aber letztendlich in den Umsetzungen und in Vorgaben, siehe wieder die Vorgaben zu EVA, wird das alles nicht berücksichtigt, als ob es niemand fordern würde, als ob an den Stellen, die genau diese Festlegungen treffen können, Leute sitzen, denen es egal ist, was Bevölkerung und Wirtschaft brauchen. Also ich verstehe das noch nicht. Also vielleicht verstehe ich einfach Politik nicht, das kann auch sein. Ja gut, wobei, also um die Forderung 7 zum Beispiel nochmal aufzugreifen, Basiskomponenten und Standards bundesweit einheitlich verbindlich festlegen. Also da steht nicht festlegen, sondern da steht verbindlich festlegen. Und manchmal kommt es halt auch auf die kleinen Wörtchen an. Also wir wissen alle, dass wir die Standards und die Basiskomponenten brauchen, aber wenn sich keiner was drum schert, dann passiert halt auch nichts dagegen, wenn sie verbindlich festgelegt werden und die Möglichkeiten hat der Bund oder sie gehen auch darauf ein, auf die Rolle des IT-Planungsrates zum Beispiel und sagen, da muss man halt einmal Mehrheitsentscheidungen treffen und nicht bloß immer die Konsensmaschine da anwerfen. Also so gesehen ist schon so, dass, also gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen so, Unternehmer sind da manchmal auch ein bisschen deutlicher und ein bisschen stringenter in ihren Entscheidungsstrukturen und das werfen sie dann halt der Verwaltung vor, dass das vielleicht nicht so ist. Ja. Weil die leben davon. Genau. Aber das ist schön zu sehen, dass sich alle einig sind, es muss nur noch umgesetzt werden. Ja. Wie heißt es immer so schön, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. So ist es. Ja, wobei man muss schon sagen, also ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich dann wieder versuche, auch Verständnis dafür zu haben, dass halt doch Verwaltung an manchen Stellen durchaus eine gewisse Komplexität hat und dass man als Außenstehender immer ganz schnell dazu neigt, die einfachen Lösungen in den Raum zu stellen, und wenn man dann genau hinschaut, dann sind die Lösungen halt doch nicht so einfach machbar. Ja, das stimmt. Also wenn man sich da in der Branche auskennt, dann merkt man tatsächlich, dass das nicht so einfach ist, oft wie es von außen ausschaut. Ja, wobei ich mir immer in dieser Verteidigerrolle fühle ich mich immer so gar nicht so wohl, weil ich ja selber auch oft genug sage, okay, verstehe nicht, warum man da jetzt nicht endlich weiterkommt, aber wenn man dann manchmal so in den Diskussionen dabei ist, dann denkt man sich schon wieder, oh, okay, die haben schon recht, so einfach ist es dann doch wieder nicht, wenn man genauer hinschaut. Aber okay, Peter. Mindset zählt. Genau. Ja? Vielen Dank. Wir sind durch, wir sind heute kurz. Und bevor wir uns verabschieden, habe ich noch, wir wollen natürlich positiv enden, habe ich noch den Unterstützerinnen Dank, weil auch in diesem Monat bin ich wieder hervorragend unterstützt worden. Und da lese ich ganz einfach kurz die Namen vor. Ich habe jetzt, es werden immer mehr regelmäßige Unterstützer auf Steady, und da fange ich einfach von oben an. Einmal Heinz, Kalli, Nils, Michael und Sascha. Und bin auch unterstützt worden von Ralf, Tim und von Basanta. Und Basanta hat natürlich noch einen großen Wunsch mitgeliefert. Die Inga aus unserer letzten Monatsschau ist sehr gut angekommen. Muss ich auch zugeben, die hat echt frischen Wind reingebracht. Und die wird sich hier ganz intensiv gewünscht für das Stammteam. Also, liebe Inga, wir hatten ja heute schon mal kurz Kontakt. Ich wünsche mir das auch. Ja, das hat auch Spaß gemacht mit der Inga. Das war richtig so ein bisschen mal wieder was anderes und ein bisschen, wie du sagst, frischer Wind. Ja. Frischer Wind, fundiertes Wissen und ein lockeres Mundwerk, das gefällt mir hervorragend. Also, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Danke euch für eure Unterstützung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gern kommentieren in den Podcast-Plattformen, wo ihr uns gefunden habt. Und ich verabschiede mich und wünsche euch allen alles Gute, danke. Einen schönen Tag, schönen Abend. Bis bald. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.com.